Deutschlandfunk Kultur Tonart. Nach der Fernsehdokumentation Surviving R. Kelly, da fällt jetzt auf einmal einigen Musikerinnen und Musikern auf, dass es vielleicht doch nicht so ganz angemessen war, mit einem Musiker zusammenzuarbeiten, dem Vergewaltigung vorgeworfen werden. Diese Woche haben Celine Dion und Chance the Rapper Stücke, die sie mit R. Kelly aufgenommen hatten, aus den Streamingdiensten entfernt. Lady Gaga hat das bereits vergangene Woche getan. Und viel harmloser als Musik von R. Kelly, das ist Africa von Toto. Das Stück soll jetzt für alle Ewigkeit in der Namib-Wüste in Namibia abgespielt werden. Zurückgespult, der musikalische Wochenrückblick von und mit Christoph Möller weiß noch mehr. Da stehen sie im Sonnenschein und spielen Africa von Toto. 6 kleine Lautsprecher auf weißen Säulen in der Namib-Wüste in Namibia. Africa, 1982 veröffentlicht, ist in den vergangenen Monaten zum Internet-Hit geworden. Der sanfte Drumloop, die Nostalgie, der kitschige Gesang. Ein Stück wie gemacht für die Sehnsucht nach echten Gefühlen, die man im Internet so oft vermisst. Mit der Soundinstallation Toto Forever will der namibisch-deutsche Künstler Max Siedentopf dem Stück ein angemessenes Denkmal setzen. Er gibt aber zu bedenken, dass die mit Solarstrom betriebene Installation wohl nur was für echte Toto-Fans ist, die keine Angst haben vor extremer Hitze und Sandstürmen. Als erste Rapperin überhaupt ist diese Woche Missy Elliott in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden. Die New Yorker Organisation ehrt Komponistinnen und Texter populärer Musik. Missy Elliott hat unheimlich gut ausgefeilte Lyrics, die feministisch sind, die body-positiv sind, die sex-positiv sind, sagte Hip-Hop-DJ Gizem Adyaman vom Berliner DJ-Kollektiv Homies im Deutschlandfunk Kultur. Elliott, die Songs für Beyoncé, Whitney Houston und Aaliyah geschrieben hat, sei ein wichtiges Vorbild für Frauen im Rap. Adyaman vermutet, Elliott sei womöglich auch in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen worden, weil der Vorsitzende in diesem Jahr der schwarze Musiker Nile Rodgers ist, der auch nicht weiße Künstlerinnen im Blick hat. Eine weitere Auszeichnung in dieser Woche geht an die in London geborene und in Berlin lebende Komponistin Rebecca Saunders. Saunders erhält den Ernst von Siemens Musikpreis. Das Kuratorium der Ernst von Siemens Musikstiftung lobt Saunders unverwechselbare Klangsprache, die bedeutende Spuren in der Musikgeschichte der Gegenwart hinterlässt. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Saunders, mit ihren Kompositionen wolle sie sozialpolitischen Situationen eine Stimme geben. Wir haben keine Antworten, wir suchen. Und als Künstler sucht man nach Antworten, sucht man nach Formulieren, sucht man nach Möglichkeiten, etwas Neues zu gestalten und über das Jetzt und das Hier zu sprechen. Smooth Jazz, Sophistic Pop, Musik voller Eleganz und Anmut, durch und durch cool. So beschreibt Thomas Spickhofen im Deutschlandfunk Kultur die Musikerin Sade, die diese Woche 60 Jahre alt geworden ist. Sade Adu ist eine der erfolgreichsten, aber am wenigsten öffentlichen Popstars Großbritanniens. In einem ihrer seltenen Interviews sagte Sade, dass sie eben lieber mit ihrer Musik kommuniziert. I don't give too much of myself away because when I go in the studio, I lose all my shyness and my inhibitions and make this record and I feel that that's what I'm giving. Ebenfalls aus Großbritannien und vom Stil sicher beeinflusst von Sade ist die Rapperin Little Sims. Selfish ist ein Duett mit der Sängerin Cleo Soul und die neue Single aus Little Sims Album Grey Area, das Anfang März erscheint. In Selfish geht es darum, dass man manchmal ein bisschen egoistisch sein muss, um klarzukommen in dieser Welt. No validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause. Wait, call it what you like. T Till now I'd never been the selfish type. Till now I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go. I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend. Die Woche in der Musik, Christoph Möller hat für uns zurückgespult.